Aus der Mengebibel von 1928. Das fünfte Buch Mose, genannt Deuteronomium, das heißt die zweite Gesetzgebung. Dies sind die Worte, die Mose an ganz Israel gerichtet hat, jenseits des Jordans in der Wüste, in der Steppe gegenüber Suff, zwischen Paran, Tophel, Laban, Hazeroth und Dizahab. 11 Tage Reisen lang ist der Weg vom Horeb nach dem Gebirge Seir bis Kades Barnea. Im 40. Jahre, am 1. Tage des 11. Monats, trug Mose den Israeliten alles genauso vor, wie der Herr es ihm für sie geboten hatte. Nachdem er den Amoriterkönig Sihon, der in Hesbon wohnte, und Og, den König von Basan, der in Astaroth wohnte, bei Edrei geschlagen hatte, unternahm es Mose den Israeliten jenseits des Jordans, im Lande der Moabiter folgende Unterweisung vorzutragen. Der Herr, unser Gott, hat so zu uns am Horeb gesprochen. Ihr habt nun lange genug an diesem Berge verweilt. Brecht jetzt auf und zieht unverweilt nach dem Berglande der Amoriter und zu all ihren Nachbarn, die in der Jordanebene auf dem Berglande, in der Niederung im Südlande und an der Meeresküste wohnen, also in das Land der Kanaanäer und nach dem Libanon bis an den großen Strom, den Euphratstrom. Ich übergebe euch hiermit das Land. Zieht hinein und nehmt es in Besitz, das Land, dessen Verleihung der Herr euren Vätern Abraham, Isaak und Jakob und ihrer Nachkommenschaft nach ihnen eidlich zugesagt hat. Damals sagte ich zu euch, ich allein bin nicht imstande, die Sorge für eure Angelegenheiten zu tragen. Der Herr, euer Gott, hat euch so zahlreich werden lassen, dass ihr schon jetzt den Sternen des Himmels an Menge gleichkommt. Der Herr, der Gott eurer Väter, möge eure jetzige Zahl noch tausendmal größer werden lassen und euch so segnen, wie er euch verheißen hat. Wie vermöchte ich aber allein, die Last und Bürde eurer Angelegenheiten und eurer Streitsachen zu tragen? Bringt aus euren Stämmen weise, verständige und erfahrene Männer her, damit ich sie zu Oberhäuptern über euch einsetze. Da antwortet ihr mir, der Vorschlag, den du gemacht hast, eignet sich trefflich zur Ausführung. Da nahm ich eure Stammeshäupter, weise und erfahrene Männer, und setzte sie zu Oberhäuptern über euch ein, als Oberste über die Tausendschaften oder Hundertschaften und als Anführer von je 50 oder je 10 und als Obermänner für eure Stämme. Zu gleicher Zeit gab ich euren Richtern folgende Anweisung. Wenn ihr eure Volksgenossen bei Streitigkeiten verhört, so entscheidet mit Gerechtigkeit. Mag jemand mit einem von seinen Volksgenossen oder mit einem bei ihm lebenden Fremdling einen Streit haben. Ihr dürft beim Rechtsprechen die Person nicht ansehen. Den Niedrigen müsst ihr ebenso wie den Vornehmen anhören und euch vor niemanden scheuen. Denn das Gericht ist Gottes Sache. Sollte aber ein Rechtsfall für euch zu schwierig sein, so legt ihn mir vor, damit ich die Untersuchung dabei führe. So gab ich euch damals Anweisung über alles, was ihr tun solltet. Als wir dann vom Horeb aufgebrochen waren, durchwanderten wir jene ganze große und schreckliche Wüste, die ihr gesehen habt, in der Richtung nach dem Berglande der Amoriter, wie der Herr, unser Gott, uns geboten hatte, und kamen bis Kades Barnea. Da sagte ich zu euch, ihr seid nun bis zum Berglande der Amoriter gekommen, das der Herr, unser Gott, uns geben will. Ihr wisst, dass der Herr, euer Gott, euch das Land übergeben hat, so zieht denn hinauf und nehmt es nach dem Befehle des Herrn, des Gottes eurer Väter, in Besitz. Fürchtet euch nicht und seid unverzagt. Da tratet ihr alle zu mir und sagtet, wir wollen einige Männer vor uns hersenden, die uns das Land auskundschaften und uns Bericht erstatten sollen über den Weg, auf dem wir hinaufziehen sollen und über die Städte, zu denen wir gelangen werden. Da mir der Vorschlag zusagte, wählte ich 12 Männer aus euch aus, je einen Mann für den Stamm. Die zogen dann unverweilt auf das Bergland hinauf und kamen bis zum Tal Eskol und kundschafteten das Land aus. Sie nahmen auch einige von den Früchten des Landes mit, brachten sie zu uns herab und erstatteten uns Bericht mit den Worten: »Es ist ein schönes Land, das der Herr, unser Gott, uns geben will.« Doch ihr wolltet nicht hinaufziehen, sondern widersetztet euch dem Befehle des Herrn, eures Gottes, und sagtet murrend in euren Zelten: Weil der Herr uns hasste, hat er uns aus Ägypten weggeführt, um uns in die Gewalt der Amoriter zu geben, damit sie uns vernichten. Wohin sollen wir hinaufziehen? Unsere Volksgenossen haben uns das Herz mutlos gemacht, indem sie berichtet haben: Die Leute sind dort zahlreicher als wir und höher gewachsen, die Städte groß und bis an den Himmel befestigt, und sogar Riesen haben wir dort gesehen. Da sagte ich zu euch: Lasst euch nicht entmutigen und fürchtet euch nicht vor ihnen. Der Herr, euer Gott, der vor euch einherzieht, wird selbst für euch streiten, ganz so wie er euch in Ägypten sichtbar geholfen hat und auch in der Wüste, wo, wie ihr gesehen habt, der Herr, euer Gott, euch getragen hat, wie ein Vater seinen Sohn trägt, auf dem ganzen Wege, den ihr gezogen seid, bis zu eurer Ankunft an diesem Orte. Aber trotz alledem hattet ihr kein Vertrauen zu dem Herrn, eurem Gott, der doch auf dem Wege vor euch einherzog, um einen Platz zum Aufschlagen eurer Lager für euch ausfindig zu machen. Bei Nacht im Feuer, damit ihr auf dem Wege sehen könntet, den ihr ziehen musstet, und bei Tage in der Wolke. Als nun der Herr euer lautes Reden vernahm, wurde er zornig und schwur: Kein einziger von diesen Männern, von diesem nichtswürdigen Geschlecht, soll das schöne Land zu sehen bekommen, dessen Besitz ich euren Vätern zugeschworen habe, außer Kaleb, dem Sohne Jephunes. Dieser soll es zu sehen bekommen, und ihm und seinen Söhnen will ich das Land geben, dessen Boden er betreten hat, zum Lohn dafür, dass er dem Herrn in allen Stücken gehorsam gewesen ist. Auch mir zürnte der Herr um euretwillen, so dass er aussprach: Auch du sollst nicht dorthin kommen. Josua, der Sohn Nuns, dein Diener, der soll dorthin kommen. Ihm sprich Mut ein, denn er soll das Land den Israeliten als Erbe austeilen. Auch eure kleinen Kinder, von denen ihr gesagt habt, sie würden eine Beute der Feinde werden, und eure jungen Söhne, die heute noch nicht Gutes und Böses zu unterscheiden wissen, die sollen dorthin kommen. Denn ihnen will ich das Land geben, und sie sollen es in Besitz nehmen. Ihr aber, kehrt um und zieht in die Wüste, in der Richtung nach dem Schilfmeer. Da gabt ihr mir zur Antwort: Wir haben uns gegen den Herrn versündigt. Wir wollen nun doch hinaufziehen und kämpfen, ganz wie der Herr, unser Gott, uns geboten hat. So gürtet ihr euch denn sämtlich eure Waffen um und wolltet leichtfertig auf das Bergland hinaufziehen. Da befahl mir der Herr: Warne sie hinaufzuziehen und zu kämpfen, denn ich bin nicht in eurer Mitte, sonst werdet ihr von euren Feinden eine Niederlage erleiden. Ich warnte euch also, doch ihr wolltet nicht hören, sondern widersetztet euch dem Befehl des Herrn und zogt in Vermessenheit auf das Bergland hinauf. Da zogen die Amoriter, die auf jenem Gebirge wohnten, euch entgegen und verfolgten euch wie ein Bienenschwarm und zersprengten euch in Seir bis Horma. Nach eurer Rückkehr jammertet ihr dann vor dem Herrn, er aber achtete nicht auf euer Wehklagen und schenkte euch kein Gehör. So musstet ihr denn in Kades die lange Zeit bleiben, die ihr dort zugebracht habt. Dann kehrten wir um, zogen nach der Wüste hin in der Richtung nach dem Schilfmeer, wie der Herr mir geboten hatte, und wanderten lange Zeit um das Gebirge Seir herum. Da sagte der Herr zu mir: Ihr seid nun lange genug um dieses Gebirge herumgezogen. wendet euch jetzt nordwärts und gibt dem Volke folgende Weisung. Ihr seid im Begriff, das Gebiet eurer Brüder, der Nachkommen Esaus, die in Seir wohnen, zu durchziehen. Und sie werden Furcht vor euch haben. Aber hütet euch wohl, Krieg mit ihnen anzufangen. Denn ich werde euch nichts von ihrem Lande geben, auch nicht einen Fußbreit, weil ich das Gebirge Seir dem Esau als Erbbesitz gegeben habe. Lebensmittel für euren Bedarf sollt ihr von ihnen für Geld kaufen, und sogar Wasser zum Trinken sollt ihr von ihnen für Geld erstehen. Denn der Herr, dein Gott, hat dich in all deinen Unternehmungen gesegnet. Er hat sich deiner während deiner Wanderung durch diese große Wüste angenommen. Diese 40 Jahre hindurch ist der Herr, dein Gott, mit dir gewesen, so dass es dir an nichts gemangelt hat. So wanderten wir denn weiter weg von unseren Brüdern, den Nachkommen Esaus, die in Seir wohnten, weg von dem Wege durch die Niederung, weg von Elat und Ezion-Geber, änderten dann die Marschrichtung und schlugen den Weg nach der Steppe der Moabiter ein. Da sagte der Herr zu mir: Greife die Moabiter nicht an und lass dich in keinen Krieg mit ihnen ein. Denn ich werde dir von ihrem Lande nicht zum Besitz geben, weil ich Ar, den Nachkommen Lots, als Besitztum gegeben habe. Ehemals wohnten die Emiter darin, ein großes, zahlreiches und hochgewachsenes Volk wie die Enakiter. Auch sie wurden wie die Enakiter für Rephaiter gehalten, die Moabiter aber nannten sie Emiter. Und in Seir wohnten ehemals die Horiter. Aber die Nachkommen Esaus verdrängten sie aus ihrem Besitz, rotteten sie vor sich her aus und ließen sich an ihrer Stadt nieder, gerade so wie Israel es mit dem von ihm besetzten Lande gemacht hat, das der Herr ihnen gegeben hatte. Macht euch also jetzt auf und zieht über den Fluss Sered. Da zogen wir über den Fluss Sered. Die Zeit unserer Wanderung aber von Kades Barnea bis zu unserem Übergange über den Fluss Sered hat 38 Jahre betragen, bis das ganze Geschlecht der kriegstüchtigen Männer aus dem Lager weggestorben war, wie der Herr es ihnen zugeschworen hatte. Es war aber auch die Hand des Herrn gegen sie gewesen, um sie aus dem Lager bis auf den letzten Mann zu vertilgen. Als nun die kriegstüchtigen Männer sämtlich aus dem Volke weggestorben waren, sagte der Herr so zu mir: Du bist heute im Begriff, die Grenze der Moabiter zu überschreiten, an Ar vorüber, und wirst in die Nähe des Gebietes der Ammoniter kommen. Greife sie nicht an und lass dich in keinen Krieg mit ihnen ein. Denn ich werde dir vom Lande der Ammoniter nicht zum Besitz geben, weil ich es den Nachkommen Lots zum Erbbesitz verliehen habe. Für ein Land der Rephaiter wird auch dieses gehalten. Rephaiter wohnten ehemals darin und die Ammoniter nannten sie Samsumiter, ein großes, zahlreiches und hochgewachsenes Volk wie die Enakiter. Aber der Herr rottete sie vor ihnen her aus, so dass sie ihnen ihr Land wegnahmen und sich an ihrer Stadt niederließen, wie er es auch bei den Nachkommen Esaus, die in Seir wohnten, getan hat, vor denen er die Horiter ausrottete, so dass sie ihnen ihr Land wegnahmen und sich an ihrer Stadt bis auf den heutigen Tag niedergelassen haben. Auch die Aviten, die in Gehöften bis Gaza wohnten, wurden von den Kaftoritern ausgerottet, die aus Kaftor gekommen waren und sich an ihrer Stadt niederließen. Brecht nun unverweilt auf und geht über den Fluss Arnon. Ich gebe hiermit den Amoriter Sihon, den König von Hesbon, und sein Land in deine Gewalt. Mache dich sofort an die Eroberung und greife ihn mit den Waffen an. Vom heutigen Tage an will ich Furcht und Schrecken vor dir sich auf die Völker unter dem ganzen Himmel lagern lassen. Wenn sie nur die Kunde von dir vernehmen, sollen sie vor dir zittern und beben. Da schickte ich Gesandte aus der Wüste Kadamot an Sihon, den König von Hesbon, mit folgender friedlicher Botschaft: Lass mich durch dein Land ziehen, Ich will überall auf der Landstraße bleiben und weder nach rechts noch nach links davon abweichen. Lebensmittel zum Unterhalt sollst du mir für Geld verkaufen und ebenso Wasser zum Trinken mir für Geld überlassen. Ich will lediglich zu Fuß hindurchziehen, wie auch die Nachkommen Esaus, die in Seir wohnen, und die Moabiter, die in Ar wohnen, es mit mir gehalten haben, bis ich über den Jordan in das Land hinüberziehe, das der Herr, unser Gott, uns geben will. Aber Sihon, der König von Hesbon, wollte uns den Durchzug durch sein Land nicht gestatten, denn der Herr, dein Gott, hatte seinen Sinn hart und sein Herz trotzig gemacht, um ihn in deine Gewalt zu geben, wie der heutige Tag es klar zeigt. Da sagte der Herr zu mir: Du weißt, dass ich Sihon und sein Land dir bereits preisgegeben habe. Mache dich sofort an die Besetzung seines Landes, um es einzunehmen. Als nun Sihon uns mit seinem ganzen Kriegsvolk entgegenzog, um bei Jahas mit uns zu kämpfen, gab ihn der Herr, unser Gott, in unsere Gewalt, so dass wir ihn mit seinen Söhnen und seinem ganzen Kriegsvolk besiegten. Wir eroberten damals alle seine Städte und vollstreckten in jeder Ortschaft den Bann an Männern, Weibern und Kindern, ohne einen einzigen entrinnen zu lassen. Nur das Vieh und den Raub aus den von uns eroberten Städten behielten wir als Beute für uns. Von Aroa, das am Ufer des Arnon-Flusses liegt, und überhaupt von den Städten, die an dem Flusse liegen, bis nach Gilead hin, war kein einziger fester Platz, der für uns uneinnehmbar gewesen wäre. Alles gab der Herr, unser Gott, in unsere Gewalt. Nur das Land der Ammoniter habt ihr unberührt gelassen. Alles, was seitwärts von dem Flusse Jabok liegt, und die Ortschaften auf dem Berglande, überhaupt alles, was der Herr, unser Gott, uns verboten hatte. Als wir uns dann wieder aufmachten und in der Richtung nach Basan weiterzogen, rückte uns Og, der König von Basan, mit seinem ganzen Kriegsvolke entgegen, um bei Edrei mit uns zu kämpfen. Da sagte der Herr zu mir: Fürchte dich nicht vor ihm, denn ich habe ihn mit seinem ganzen Volke und seinem Lande in deine Gewalt gegeben. Und du sollst mit ihm verfahren, wie du es mit dem Amoriterkönig Sihon gemacht hast, der in Hesbon wohnte. So gab denn der Herr, unser Gott, auch Og, den König von Basan, mit seinem ganzen Kriegsvolke in unsere Gewalt, und wir schlugen ihn so, dass kein einziger von ihnen entkam und übrig blieb. Damals eroberten wir alle seine Städte. Es gab keine Ortschaft, die wir ihnen nicht entrissen hätten. 60 Städte, den ganzen Landstrich Argob, alles, was zum Königreich Og in Basan gehörte, lauter Städte, die mit hohen Mauern, Toren und Riegeln befestigt waren, abgesehen von der großen Zahl der offenen Landstädte. Wir vollstreckten dann den Bann an ihnen, wie wir es bei Sihon, dem König von Hesbon, gemacht hatten, indem wir den Bann in jeder Ortschaft an Männern, Weibern und Kindern vollstreckten. Alles Vieh aber und den Raub aus den Städten behielten wir als Beute für uns. So entrissen wir damals der Gewalt der beiden Amoriterkönige das Land diesseits des Jordans vom Flusse Arnon bis zum Gebirge Hermon. Die Phönizier nennen den Hermon Sirion, die Amoriter dagegen nennen ihn Senir. Alle Städte der Ebene und ganz Gilead sowie ganz Basan bis Seicha und Edrei, die zum Königreiche Og gehörenden Städte in Basan. Denn Og, der König von Basan, war der Einzige, der von dem Reste der Rephaiter noch übrig geblieben war. Sein Sarg, ein Sarg von Basalt, befindet sich bekanntlich zu Raba im Amoriterlande. Seine Länge beträgt 9 Ellen und seine Breite 4 Ellen, nach der gewöhnlichen Elle gemessen. Dieses Land nahmen wir also damals in Besitz. Von Aroa an, das am Flusse Arnon liegt, und die Hälfte des Berglandes Gilead mit seinen Städten übergab ich den Stämmen Ruben und Gad. Das übrige Gilead aber und ganz Basan, das Reich Og, übergab ich dem halben Stamme Manasse, die ganze Landschaft Argob. Dieser ganze Teil von Basan wird Land der Rephaiter genannt. Jair, der Sohn Manasses, eroberte die ganze Landschaft Argob bis zum Gebiet der Gesuriter und der Machathiter und nannte diesen Teil von Basan nach seinem Namen, Dörfer Jairs, wie sie noch bis auf den heutigen Tag heißen. Dem Machir aber gab ich Gilead, und den beiden Stämmen Ruben und Gad gab ich das Land von Gilead an bis zum Flusse Arnon, bis zur Mitte des Flusses und dem zugehörigen Gebiete und bis zum Flusse Jabok, der Grenze der Amoriter. Ferner die Ebene mit dem Jordan und dem zugehörigen Gebiete, vom See Genezareth an bis zum Meere der Steppe, dem Salzmeere, am Fuß der Abhänge des Pisga, gegen Osten. Darauf gab ich ihnen damals folgende Weisung: Der Herr, euer Gott, hat euch zwar dieses Land zum Besitz gegeben, aber ihr müsst kampfgerüstet, so viele von euch waffenfähige Männer sind, an der Spitze eurer Volksgenossen der Israeliten hinüberziehen. Nur eure Frauen und kleinen Kinder und euer Vieh, ich weiß ja, dass ihr viel Vieh besitzt, sollen in euren Städten, die ich euch gegeben habe, zurückbleiben, bis der Herr euren Volksgenossen ebenso wie euch Ruhe verschafft hat und auch sie das Land in Besitz genommen haben, das der Herr euer Gott ihnen jenseits des Jordans geben wird. Dann möget ihr wieder heimkehren, ein jeder zu seinem Besitztum, das ich euch gegeben habe. Dem Josua aber habe ich damals folgende Weisung gegeben: Du hast mit eigenen Augen alles gesehen, was der Herr, euer Gott, diesen beiden Königen hat widerfahren lassen. Ebenso wird der Herr es mit allen anderen Königreichen machen, wohin du hinüberziehen wirst. Fürchtet euch nicht vor ihnen, denn der Herr, euer Gott, wird selbst für euch streiten. Auch betete ich in jener Zeit zum Herrn mit den Worten: O Herr, mein Gott, du hast bisher deinem Knechte deine Größe und deine starke Hand gezeigt. Denn wo gäbe es einen Gott im Himmel und auf der Erde, der solche Werke und so gewaltige Taten vollbringen könnte wie du? Lass mich doch hinüberziehen und das schöne Land jenseits des Jordans sehen, dieses schöne Bergland und den Libanon. Aber der Herr, der um euretwillen Zorn gegen mich hegte, erhörte meine Bitte nicht, sondern antwortete mir: Lass es genug sein, rede nicht noch weiter zu mir in dieser Sache. Steig auf den Gipfel des Pisga hinauf und richte deine Blicke nach Westen und Norden, nach Süden und Osten, und sieh dir das Land mit deinen Augen an, denn du wirst nicht über diesen Jordan gehen. Gib also dem Josua Anweisung, sprich ihm Mut ein und stärke ihn, denn er soll an der Spitze dieses Volkes hinüberziehen, und er soll ihnen das Land, das du sehen wirst, zum Besitz geben. So blieben wir denn im Tale liegen, Bet Peor gegenüber.